Die unsichtbare Sammlung. Eine Episode aus der deutschen Inflation. Zwei Stationen hinter Dresden stieg ein älterer Herr in unser Coupé, grüßte höflich und nickte mir dann aufblickend noch einmal ausdrücklich zu, wie einem guten Bekannten. Ich vermochte mich seiner im ersten Augenblick nicht zu entsinnen. Kaum er dann aber mit einem leichten Lächeln seinen Namen nannte, erinnerte ich mich sofort. Er war einer der angesehensten Kunstantiquare Berlins, bei dem ich in Friedenszeit öfter alte Bücher und Autographen besehen und gekauft. Wir plauderten zunächst von gleichgültigen Dingen. Plötzlich sagte er unvermittelt: »Ich muss Ihnen doch erzählen, woher ich gerade komme. Denn diese Episode ist so ziemlich das Sonderbarste, was mir altem Kunstkrämer in den 37 Jahren meiner Tätigkeit begegnet ist. Sie wissen wahrscheinlich selbst, wie es im Kunsthandel jetzt zugeht, seit sich der Wert des Geldes wie Gas verflüchtigt. Die neuen Reichen haben plötzlich ihr Herz entdeckt für gotische Madonnen und Inkunabeln und alte Stiche und Bilder. Man kann ihnen gar nicht genug herzaubern. Ja, wehren muss man sich sogar, dass einem nicht Haus und Stube kahl ausgeräumt wird. Am liebsten kauften sie einem noch den Manschettenknopf vom Ärmel weg und die Lampe vom Schreibtisch. Da wird es nun eine immer härtere Not, stets neue Ware herbeizuschaffen. Verzeihen Sie, dass ich für diese Dinge, die unser einem sonst etwas Ehrfürchtiges bedeuten, plötzlich Ware sage. Aber diese üble Rasse hat einen ja selbst daran gewöhnt, einen wunderbaren Venezianer Wiegendruck nur als Überzug von so und so viel Dollars zu betrachten und eine Handzeichnung des Guercino als Inkarnation von ein paar hundert Frankenscheinen. Gegen die penetrante Eindringlichkeit dieser plötzlichen Kaufwütigen hilft kein Widerstand. Und so war ich über Nacht wieder einmal ganz ausgepowert und hätte am liebsten die Rollladen heruntergelassen. So schämte ich mich in unserem alten Geschäft, das schon mein Vater vom Großvater übernommen, nur noch erbärmlichen Schund herumkümmeln zu sehen, den früher kein Straßentrödler im Norden sich auf den Karren gelegt hätte. In dieser Verlegenheit kam ich auf den Gedanken, unsere alten Geschäftsbücher durchzusehen, um einstige Kunden aufzustöbern, denen ich vielleicht ein paar Doubletten wieder abluchsen könnte. Eine solche alte Kundenliste ist immer eine Art Leichenfeld, besonders in der jetzigen Zeit, und sie lehrte mich eigentlich nicht viel. Die meisten unserer früheren Käufer hatten längst ihren Besitz in Auktionen abgeben müssen oder waren gestorben, und von den wenigen Aufrechten war nichts zu erhoffen. Aber da stieß ich plötzlich auf ein ganzes Bündel Briefe von unserem wohl ältesten Kunden, der mir nur darum aus dem Gedächtnis gekommen war, weil er seit Anbruch des Weltkrieges, seit 1914, sich nie mehr mit irgendeiner Bestellung oder Anfrage an uns gewandt hatte. Die Korrespondenz reichte, wahrhaftig, keine Übertreibung, auf beinahe 60 Jahre zurück. Er hatte schon von meinem Vater und Großvater gekauft. Dennoch konnte ich mich nicht entsinnen, dass er in den 37 Jahren meiner persönlichen Tätigkeit jemals unser Geschäft betreten hätte. Alles deutete darauf hin, dass er ein sonderbarer, altväterischer, skurriler Mensch gewesen sein musste. Einer jener verschollenen Menzel- oder Spitzwegdeutschen, wie sie sich noch knapp bis in unsere Zeit hinein in kleinen Provinzstädten als seltene Unika hier und da erhalten haben. Seine Schriftstücke waren Kalligraphika, säuberlich geschrieben, die Beträge mit dem Lineal und roter Tinte unterstrichen, auch wiederholte er immer zweimal die Ziffer, um ja keinen Irrtum zu erwecken. Dies, sowie die ausschließliche Verwendung von abgelösten Respektblättern und Sparkuverts, deutete auf die Kleinlichkeit und fanatische Sparwut eines rettungslosen Provinzlers. Unterzeichnet waren diese sonderbaren Dokumente außer mit seinem Namen stets noch mit dem umständlichen Titel Forst- und Ökonomierat AD, Leutnant AD, Inhaber des Eisernen Kreuzes erster Klasse. Als Veteran aus dem 70er Jahr musste er also, wenn er noch lebte, zumindest seine guten 80 Jahre auf dem Rücken haben. Aber Dieser skurrile, lächerliche Sparmensch zeigte als Sammler alter Grafiken eine ganz ungewöhnliche Klugheit, vorzügliche Kenntnis und feinsten Geschmack. Wie ich mir so langsam seine Bestellungen aus beinahe 60 Jahren zusammenlegte, deren erste noch auf Silbergroschen lautete, wurde ich gewahr, dass sich dieser kleine Provinzmann in den Zeiten, da man für einen Taler noch ein Schock schönster deutscher Holzschnitte kaufen konnte, ganz im Stillen eine Kupferstichsammlung zusammengetragen haben musste, die wohl neben den lärmend genannten der neuen Reichen in höchsten Ehren bestehen konnte. Denn schon was er bei uns allein in kleinen Mark- und Pfennigbeträgen im Laufe eines halben Jahrhunderts erstanden hatte, stellte heute einen erstaunlichen Wert dar, und außerdem ließ sich's erwarten, dass er auch bei Auktionen und anderen Händlern nicht minder wohlfeil gescheffelt. Seit 1914 war allerdings keine Bestellung mehr von ihm gekommen, ich jedoch wiederum zu vertraut mit allen Vorgängen im Kunsthandel, als dass mir die Versteigerung oder der geschlossene Verkauf eines solchen Stapels hätte entgehen können, so musste dieser sonderbare Mensch wohl noch am Leben oder die Sammlung in den Händen seiner Erben sein. Die Sache interessierte mich. Und ich fuhr sofort am nächsten Tage, gestern Abend, direkt drauf los, geradeswegs in eine der unmöglichsten Provinzstädte, die es in Sachsen gibt. Und wie ich so vom kleinen Bahnhof durch die Hauptstraße schlenderte, schien es mir fast unmöglich, dass da, inmitten dieser banalen Kitschhäuser mit ihrem Kleinbürgerplunder, in irgendeiner dieser Stuben ein Mensch wohnen sollte, der die herrlichsten Blätter Rembrandts neben Stichen Dürers und Mantegnas in tadelloser Vollständigkeit besitzen könnte. Zu meinem Erstaunen erfuhr ich aber im Postamt auf die Frage, ob hier ein Forst- oder Ökonomierat dieses Namens wohne, dass tatsächlich der alte Herr noch lebe, und machte mich, offen gestanden nicht ohne etwas Herzklopfen, noch vor Mittag auf den Weg zu ihm. Ich hatte keine Mühe, seine Wohnung zu finden. Sie war im zweiten Stock eines jener sparsamen Provinzhäuser, die irgendein spekulativer Maurerarchitekt in den 60er Jahren hastig aufgekellert haben mochte. Den ersten Stock bewohnte ein biederer Schneidermeister. Links glänzte im zweiten Stock das Schild eines Postverwalters, rechts endlich das Porzellantäfelchen mit dem Namen des Forst- und Ökonomierates. Auf mein zaghaftes Läuten trat sofort eine ganz alte, weißhaarige Frau mit sauberem, schwarzen Häubchen auf. Ich überreichte ihr meine Karte und fragte, ob Herr Forstrat zu sprechen sei. Erstaunt und mit einem gewissen Misstrauen sah sie zuerst mich und dann die Karte an. In diesem weltverlorenen Städtchen, in diesem altväterischen Haus, schien ein Besuch von außen her ein Ereignis zu sein. Aber sie bat mich freundlich zu warten, nahm die Karte, ging hinein ins Zimmer. Leise hörte ich sie flüstern und dann plötzlich eine laute, polternde Männerstimme. »Ah, der Herr R. von Berlin, von dem großen Antiquariat, soll nur kommen, freue mich sehr.« Und schon trippelte das alte Mütterchen wieder heran und bat mich in die gute Stube. Ich legte ab und trat ein. In der Mitte des bescheidenen Zimmers stand hoch aufgerichtet ein alter, aber noch markiger Mann mit buschigem Schnurrbart, in verschnürtem, halb militärischem Hausrock und hielt mir herzlich beide Hände entgegen. Doch dieser offenen Geste unverkennbar freudiger und spontaner Begrüßung widersprach eine merkwürdige Starre in seinem Dastehen. Er kam mir nicht einen Schritt entgegen, und ich musste, ein wenig befremdet, bis an ihn heran, um seine Hand zu fassen. Doch als ich sie fassen wollte, merkte ich an der waagerecht unbeweglichen Haltung dieser Hände, dass sie die meinen nicht suchten, sondern erwarteten. Und im nächsten Augenblick wusste ich alles. Dieser Mann war blind. Schon von Kindheit an, immer war es mir unbehaglich, einem Blinden gegenüberzustehen. Niemals konnte ich mich einer gewissen Scham und Verlegenheit erwehren, einen Menschen ganz als lebendig zu fühlen und gleichzeitig zu wissen, dass er mich nicht so fühlte, wie ich ihn. Auch jetzt hatte ich ein erstes Erschrecken zu überwinden, als ich diese toten, starr ins Leere hineingestellten Augen unter den aufgesträubten, weißbuschigen Brauen sah. Aber der Blinde ließ mir nicht lange Zeit zu solcher Befremdung, denn kaum, dass meine Hand die seine berührte, schüttelte er sie auf das Kräftigste und erneute den Gruß mit stürmischer, behaglich polternder Art. »Ein seltener Besuch«, lachte er mir breit entgegen, »wirklich ein Wunder, dass sich einmal einer der Berliner großen Herren in unser Nest verirrt, aber da heißt es vorsichtig sein, wenn sich einer der Herren Händler auf die Bahn setzt. Bei uns zu Hause sagt man immer, Tore und Taschen zu, wenn die Zigeuner kommen. Ja, ich kann mir's schon denken, warum sie mich aufsuchen. Die Geschäfte gehen jetzt schlecht in unserem armen, heruntergekommenen Deutschland. Es gibt keine Käufer mehr und da besinnen sich die großen Herren wieder einmal auf ihre alten Kunden und suchen ihre Schäflein auf. Aber bei mir, fürchte ich, werden sie kein Glück haben. Wir armen, alten Pensionisten sind froh, wenn wir unser Stück Brot auf dem Tische haben. Wir können nicht mehr mittun bei den irrsinnigen Preisen, die ihr jetzt macht. Unsereins ist ausgeschaltet für immer.« Ich berichtigte sofort, er habe mich missverstanden, ich sei nicht gekommen, ihm etwas zu verkaufen, ich sei nur gerade hier in der Nähe gewesen und hätte die Gelegenheit nicht versäumen wollen, ihm als vieljährigen Kunden unseres Hauses und einem der größten Sammler Deutschlands meine Aufwartung zu machen. Kaum hatte ich das Wort »einer der größten Sammler Deutschlands« ausgesprochen, so ging eine seltsame Verwandlung im Gesichte des alten Mannes vor. Noch immer stand er aufrecht und starr inmitten des Zimmers, aber jetzt kam ein Ausdruck plötzlicher Helligkeit und innersten Stolzes in seine Haltung. Er wandte sich in die Richtung, wo er seine Frau vermutete, als wollte er sagen, »Hörst du?« Und voll Freudigkeit in der Stimme, ohne eine Spur jenes militärisch barschen Tones, in dem er sich noch eben gefallen, sondern weich, geradezu zärtlich, wandte er sich zu mir. »Das ist wirklich sehr, sehr schön von Ihnen. Aber Sie sollen auch nicht umsonst gekommen sein. Sie sollen etwas sehen, was Sie nicht jeden Tag zu sehen bekommen, selbst nicht in Ihrem protzigen Berlin. Ein paar Stücke, wie sie nicht schöner in der Albertina und in dem gottverfluchten Paris zu finden sind. Ja, wenn man 60 Jahre sammelt, da kommen allerhand Dinge zustande, die sonst nicht gerade auf der Straße liegen. Luise, gib mir mal den Schlüssel zum Schrank.« Jetzt aber geschah etwas Unerwartetes. Das alte Mütterchen, das neben ihm stand und höflich, mit einer lächelnden, leise lauschenden Freundlichkeit an unserem Gespräch teilgenommen, hob plötzlich zu mir bittend beide Hände auf, und gleichzeitig machte sie mit dem Kopfe eine heftige, verneinende Bewegung, ein Zeichen, das ich zunächst nicht verstand. Dann erst ging sie auf ihren Mann zu und legte ihm leicht beide Hände auf die Schulter. »Aber Herwart«, mahnte sie, »du fragst ja den Herrn gar nicht, ob er jetzt Zeit hat, die Sammlung zu besehen. Es geht doch schon auf Mittag. Und nach Tisch musst du eine Stunde ruhen, das hat der Arzt ausdrücklich verlangt. Ist es nicht besser, du zeigst dem Herrn alle die Sachen nach Tisch und wir trinken dann gemeinsam Kaffee? Dann ist auch Annemarie hier, die versteht ja alles viel besser und kann dir helfen.« Und nochmals, kaum dass sie die Worte ausgesprochen hatte, wiederholte sie gleichsam über den Ahnungslosen hinweg jene bittend eindringliche Gebärde. Nun verstand ich sie. Ich wusste, dass sie wünschte, ich solle eine sofortige Besichtigung ablehnen, und erfand schnell eine Verabredung zu Tisch. Es wäre mir ein Vergnügen und eine Ehre, seine Sammlung besehen zu dürfen, aber dies sei mir kaum vor 3 Uhr möglich, dann aber würde ich mich gern einfinden. Ärgerlich wie ein Kind, dem man sein liebstes Spielzeug genommen, wandte sich der alte Mann herum. »Natürlich«, brummte er, »die Herren Berliner, die haben nie für was Zeit, aber diesmal werden sie sich schon Zeit nehmen müssen, denn das sind nicht 3 oder 5 Stücke, das sind 27 Mappen, jede für einen anderen Meister und keine davon halb leer. Also um 3 Uhr, aber pünktlich sein, wir werden sonst nicht fertig.« Wieder streckte er mir die Hand ins Leere entgegen. Passen Sie auf, Sie dürfen sich freuen. Oder ärgern. Und je mehr Sie sich ärgern, desto mehr freue ich mich. So sind wir Sammler ja schon. Alles für uns selbst und nichts für die anderen. Und nochmals schüttelte er mir kräftig die Hand. Das alte Frauchen begleitete mich zur Tür. Ich hatte ihr schon die ganze Zeit eine gewisse Unbehaglichkeit angemerkt, einen Ausdruck verlegener Ängstlichkeit. Nun aber, schon knapp am Ausgang, stotterte sie mit einer ganz niedergedrückten Stimme, dürfte sie meine Tochter Annemarie abholen, ehe sie zu uns kommen? Es ist besser aus mehreren Gründen. Sie speisen doch wohl im Hotel? Gewiss, ich werde mich freuen. Es wird mir ein Vergnügen sein, sagte ich. Und tatsächlich, eine Stunde später, als ich in der kleinen Gaststube des Hotels am Marktplatz die Mittagsmahlzeit gerade beendet hatte, trat ein ältliches Mädchen, einfach gekleidet, mit suchendem Blick ein. Ich ging auf sie zu, stellte mich vor und erklärte mich bereit, gleich mitzugehen, um die Sammlung zu besichtigen. Aber mit einem plötzlichen Erröten und der gleichen wirren Verlegenheit, die ihre Mutter gezeigt hatte, bat sie mich, ob sie nicht zuvor noch einige Worte mit mir sprechen könnte. Und ich sah sofort, es wurde ihr schwer. Immer wenn sie sich einen Ruck gab und zu sprechen versuchte, stieg diese unruhige, diese flatternde Röte ihr bis zur Stirn empor und die Hand verbastelte sich im Kleid. Endlich begann sie, stockend und immer wieder von Neuem verwirrt: Meine Mutter hat mich zu Ihnen geschickt. Sie hat mir alles erzählt und wir haben eine große Bitte an Sie. Wir möchten Sie nämlich informieren, ehe Sie zu Vater kommen. Vater wird Ihnen natürlich seine Sammlung zeigen wollen und die Sammlung ist nicht mehr ganz vollständig. Es fehlen eine Reihe Stücke daraus, leider sogar ziemlich viele. Wieder musste sie Atem holen, dann sah sie mich plötzlich an und sagte hastig: Ich muss ganz aufrichtig mit Ihnen reden, Sie kennen die Zeit. Sie werden alles verstehen. Vater ist nach dem Ausbruch des Krieges vollkommen erblindet. Schon vorher war seine Sehkraft öfter gestört. Die Aufregung hat ihn dann gänzlich des Lichtes beraubt. Er wollte nämlich durchaus, trotz seiner 76 Jahre, noch nach Frankreich mit. Und als die Armee nicht gleich wie 1870 vorwärts kam, da hat er sich entsetzlich aufgeregt und da ging es furchtbar rasch abwärts mit seiner Sehkraft. Sonst ist er ja noch vollkommen rüstig. Er konnte bis vor kurzem noch stundenlang gehen, sogar auf seine geliebte Jagd. Jetzt ist es aber mit seinen Spaziergängen aus und da blieb als einzige Freude ihm die Sammlung. Die sieht er sich jeden Tag an. Das heißt, er sieht sie ja nicht, er sieht ja nichts mehr. Aber er holt sich doch jeden Nachmittag alle Mappen hervor, um wenigstens die Stücke anzutasten, eins nach dem anderen, in der immer gleichen Reihenfolge, die er seit Jahrzehnten auswendig kennt. Nichts anderes interessiert ihn heute mehr und ich muss ihm immer aus der Zeitung vorlesen von allen Versteigerungen. Und je höhere Preise er hört, desto glücklicher ist er. Denn das ist ja das Furchtbare. Vater versteht nichts mehr von den Preisen und von der Zeit. Er weiß nicht, dass wir alles verloren haben und dass man von seiner Pension nicht mehr 2 Tage im Monat leben kann. Dazu kam noch, dass der Mann meiner Schwester gefallen ist und sie mit 4 kleinen Kindern zurückblieb. Doch Vater weiß nichts von allen unseren materiellen Schwierigkeiten. Zuerst haben wir gespart, noch mehr gespart als früher, aber das half nichts. Dann begannen wir zu verkaufen. Wir rührten natürlich nicht an seine geliebte Sammlung. Man verkaufte das bisschen Schmuck, das man hatte. Doch, mein Gott, was war das? Hatte doch Vater seit 60 Jahren jeden Pfennig, den er erübrigen konnte, einzig für seine Blätter ausgegeben. Und eines Tages war nichts mehr da. Wir wussten nicht weiter. Und da haben Mutter und ich ein Stück verkauft. Vater hätte es nie erlaubt. Er weiß ja nicht, wie schlecht es geht. Er ahnt nicht, wie schwer es ist, im Schleichhandel das bisschen Nahrung aufzutreiben. Er weiß auch nicht, dass wir den Krieg verloren haben und dass Elsass und Lothringen abgetreten sind. Wir lesen ihm aus der Zeitung alle diese Dinge nicht mehr vor, damit er sich nicht erregt. Es war ein sehr kostbares Stück, das wir verkauften. Eine Rembrandt-Radierung. Der Händler bot uns viele, viele tausend Mark dafür und wir hofften, damit auf Jahre versorgt zu sein. Aber Sie wissen ja, wie das Geld einschmilzt. Wir hatten den ganzen Rest auf die Bank gelegt, doch nach 2 Monaten war alles weg. So mussten wir noch ein Stück verkaufen und noch eins. Und der Händler sandte das Geld immer so spät, dass es schon entwertet war. Dann versuchten wir es bei Auktionen, aber auch da betrog man uns. Trotz den Millionenpreisen, bis die Millionen zu uns kamen, waren sie immer schon wertloses Papier. So ist allmählich das Beste seiner Sammlung, bis auf ein paar gute Stücke, weggewandert, nur um das nackte, kärglichste Leben zu fristen, und Vater ahnt nichts davon. Deshalb erschrak auch meine Mutter so, als wir heute kamen. Denn wenn er ihnen die Mappen aufmacht, so ist alles verraten. Wir haben ihm nämlich in die alten Passepartouts, deren jedes er beim Anfühlen kennt, Nachdrucke oder ähnliche Blätter statt der verkauften eingelegt, so dass er nichts merkt, wenn er sie antastet. Und wenn er sie nur antasten und nachzählen kann, er hat die Reihenfolge genau in Erinnerung, so hat er genau dieselbe Freude, als wenn er sie früher mit seinen offenen Augen sah. Sonst ist ja niemand in diesem kleinen Städtchen, den Vater je für würdig gehalten hätte, ihm seine Schätze zu zeigen. Und er liebt jedes einzelne Blatt mit einer so fanatischen Liebe. Ich glaube, das Herz würde ihm brechen, wenn er ahnte, dass alles das unter seinen Händen längst weggewandert ist. Sie sind der Erste in all diesen Jahren, seit der frühere Vorstand des Dresdner Kupferstichkabinetts tot ist, dem er seine Mappen zu zeigen meint. Darum bitte ich Sie. Und plötzlich hob das alternde Mädchen die Hände auf und ihre Augen schimmerten feucht. Bitten wir Sie, machen Sie ihn nicht unglücklich, nicht uns unglücklich, zerstören Sie ihm nicht diese letzte Illusion, helfen Sie uns, ihm glauben zu machen, dass alle diese Blätter, die er Ihnen beschreiben wird, noch vorhanden sind. Er würde es nicht überleben, wenn er es nur mutmaßte. Vielleicht haben wir ein Unrecht an ihm getan, aber wir konnten nicht anders. Man musste leben und Menschen leben. 4 verwaiste Kinder wie die meiner Schwester sind doch wichtiger als bedruckte Blätter. Bis zum heutigen Tage haben wir ihm ja auch keine Freude genommen damit. Er ist glücklich, jeden Nachmittag 3 Stunden seine Mappen durchblättern zu dürfen, mit jedem Stück wie mit einem Menschen zu sprechen. Und heute wäre vielleicht sein glücklichster Tag, wartete er doch seit Jahren darauf, einmal einem Kenner seine Lieblinge zeigen zu dürfen. Bitte, ich bitte Sie mit aufgehobenen Händen, zerstören Sie ihm diese Freude nicht. Das war alles so erschütternd gesagt, wie es mein Nacherzählen gar nicht ausdrücken kann. Mein Gott, als Händler hat man ja viele dieser niederträchtig ausgeplünderten, von der Inflation hundsfötisch betrogenen Menschen gesehen, deren kostbarster, jahrhundertealter Familienbesitz um ein Butterbrot weggegaunert worden war. Aber hier schuf das Schicksal ein besonderes, das mich besonders ergriff. Selbstverständlich versprach ich ihr, zu schweigen und mein Bestes zu tun. Wir gingen nun zusammen hin. Unterwegs erfuhr ich noch voll Erbitterung, mit welchen Kinkerlitzchen von Beträgen man diese armen, unwissenden Frauen betrogen hatte. Aber das festigte nur meinen Entschluss, ihnen bis zum Letzten zu helfen. Wir gingen die Treppe hinauf und kaum, dass wir die Türe aufklinkten, hörten wir von der Stube drinnen schon die freudig polternde Stimme des alten Mannes. »Herein, herein!« Mit der Feinhörigkeit eines Blinden musste er unsere Schritte schon von der Treppe vernommen haben. Herwart hat heute gar nicht schlafen können vor Ungeduld, Ihnen seine Schätze zu zeigen, sagte lächelnd das alte Mütterchen. Ein einziger Blick ihrer Tochter hatte sie bereits über mein Einverständnis beruhigt. Auf dem Tische lagen ausgebreitet und wartend die Stöße von Mappen. Und kaum, dass der Blinde meine Hand fühlte, fasste er schon ohne weitere Begrüßung meinen Arm und drückte mich auf den Sessel. »So, und jetzt wollen wir gleich anfangen. Es ist viel zu sehen, und die Herren aus Berlin haben ja niemals Zeit. Diese erste Mappe da ist Meister Dürer und, wie Sie sich überzeugen werden, ziemlich komplett. Dabei ein Exemplar schöner als das andere.« »Na, Sie werden ja selber urteilen, da sehen Sie einmal.« Er schlug das erste Blatt der Mappe auf, das große Pferd. Und nun entnahm er mit jener zärtlichen Vorsicht, wie man sonst etwas Zerbrechliches berührt, mit ganz vorsichtig anfassenden, schonenden Fingerspitzen der Mappe ein Passepartout, in dem ein leeres, vergilbtes Papierblatt eingerammt lag, und hielt den wertlosen Wisch begeistert vor sich hin. Er sah es an, minutenlang, ohne doch wirklich zu sehen. Aber er hielt ekstatisch das leere Blatt mit ausgespreizter Hand in Augenhöhe, sein ganzes Gesicht drückte magisch die angespannte Geste eines Schauenden aus. Und in seine Augen, die Starren mit ihren toten Sternen, kam mit einem Male, schuf dies der Reflex des Papiers oder ein Glanz von innen her, eine spiegelnde Helligkeit, ein wissendes Licht. »Nun«, sagte er stolz, »haben Sie schon jemals einen schöneren Abzug gesehen, wie scharf, wie klar da jedes Detail herauswächst? Ich habe das Blatt verglichen mit dem Dresdner Exemplar, aber das wirkte ganz flau und stumpf dagegen.« Und dazu das Pedigree, da. Und er wandte das Blatt um und zeigte mit dem Fingernagel auf der Rückseite haargenau auf einzelne Stellen des leeren Blattes, so dass ich unwillkürlich hinsah, ob die Zeichen nicht doch noch da waren. Da haben Sie den Stempel der Sammlung Nagler, hier den von Remy und Esdale. Die haben auch nicht geahnt, diese illustren Vorbesitzer, dass ihr Blatt einmal hierher in die kleine Stube käme. Mir lief es kalt über den Rücken, als der Ahnungslose ein vollkommen leeres Blatt so begeistert rühmte, und es war gespenstisch, mit anzusehen, wie er mit dem Fingernagel bis zum Millimeter genau auf alle die nur in seiner Fantasie noch vorhandenen unsichtbaren Sammlerzeichen hindeutete. Mir war die Kehle vor Grauen zugeschnürt, ich wusste nichts zu antworten. Aber als ich verwirrt zu den beiden aufsah, begegnete ich wieder den flehentlich aufgehobenen Händen der zitternden und aufgeregten alten Frau. Da fasste ich mich und begann mit meiner Rolle. Unerhört stammelte ich endlich heraus, ein herrlicher Abzug. Und sofort erstrahlte sein ganzes Gesicht vor Stolz. »Das ist aber noch gar nichts«, triumphierte er. »Da müssen Sie erst die Melancholia sehen. Oder da, die Passion. Ein illuminiertes Exemplar, wie es kaum ein zweites Mal vorkommt, in gleicher Qualität. Da, sehen Sie nur.« Und wieder strichen zärtlich seine Finger über eine imaginäre Darstellung hin. »Diese Frische, dieser körnige, warme Ton, da würde Berlin Kopf stehen mit all seinen Herren Händlern und Museumsdoktoren.« Und so ging dieser rauschende, redende Triumph weiter, zwei ganze geschlagene Stunden lang. Nein, ich kann es Ihnen nicht schildern, wie gespenstisch das war. Mit ihm diese 100 oder 200 leeren Papierfetzen oder schäbigen Reproduktionen anzusehen, die aber in der Erinnerung dieses tragisch Ahnungslosen so unerhört wirklich waren, dass er ohne Irrtum, in fehlerloser Aufeinanderfolge, jedes einzelne mit den präzisesten Details rühmte und beschrieb. die unsichtbare Sammlung, die längst in alle Winde zerstreut sein musste, sie war für diesen blinden, für diesen rührend betrogenen Menschen noch unverstellt da. Und die Leidenschaft seiner Vision so überwältigend, dass beinahe auch ich schon an sie zu glauben begann. Nur einmal unterbrach schreckhaft die Gefahr eines Erwachens die somnambule Sicherheit seiner schauenden Begeisterung. Er hatte bei der Rembrandtschen Antiope, einem Probeabzug, der tatsächlich einen unermesslichen Wert gehabt haben musste, wieder die Schärfe des Druckes gerühmt, und dabei war sein nervös hellsichtiger Finger liebevoll nachzeichnend die Linie des Eindruckes nachgefahren, ohne dass aber die geschärften Tastnerven jene Vertiefung auf dem fremden Blatte fanden. Da ging es plötzlich wie ein Schatten über seine Stirne hin, die Stimme verwirrte sich. Das ist doch die Antiope, murmelte er, ein wenig verlegen. Worauf ich mich sofort ankurbelte, ihm eilig das gerahmte Blatt aus Händen nahm und die auch mir gewärtige Radierung in allen möglichen Einzelheiten begeistert beschrieb. Da entspannte sich das verlegen gewordene Gesicht des Blinden wieder. Und je mehr ich rühmte, desto mehr blühte in diesem knorrigen, vermorschten Manne eine joviale Herzlichkeit, eine biederheitere Innigkeit auf. »Da ist einmal einer, der etwas versteht«, jubelte er, triumphierend zu den Seinen hingewandt, »endlich, endlich einmal einer, von dem auch ihr hört, was meine Blätter da wert sind. Da habt ihr mich immer misstrauisch gescholten, weil ich alles Geld in meine Sammlung gesteckt. Es ist ja wahr. In 60 Jahren kein Bier, keinen Wein, kein Tabak, keine Reise, kein Theater, kein Buch. Nur mehr gespart und gespart für diese Blätter. Aber ihr werdet einmal sehen, wenn ich nicht mehr da bin, dann seid ihr reich. Reicher als alle in der Stadt und so reich wie die Reichsten in Dresden. Dann werdet ihr meiner Narrheit noch einmal froh sein. Doch solange ich lebe, kommt kein einziges Blatt aus dem Haus. Erst müssen sie mich hinaustragen, dann erst meine Sammlung.« Und dabei strich seine Hand zärtlich, wie über etwas Lebendiges, über die längst geleerten Mappen. Es war grauenhaft und doch gleichzeitig rührend für mich. Denn in all den Jahren des Krieges hatte ich nicht einen so vollkommenen, so reinen Ausdruck von Seligkeit auf einem deutschen Gesichte gesehen. Neben ihm standen die Frauen, geheimnisvoll ähnlich den weiblichen Gestalten auf jener Radierung des deutschen Meisters, die, gekommen, um das Grab des Heilands zu besuchen, vor dem erbrochenen, leeren Gewölbe mit einem Ausdruck fürchtigen Schreckens und zugleich gläubiger, wunderfreudiger Ekstase stehen. Wie dort auf jenem Bilde die Jüngerinnen vor der himmlischen Ahnung des Heilands, so waren diese beiden alternden, zermürbten, armseligen Kleinbürgerinnen angestrahlt von der kindlich seligen Freude des Greises, halb in Lachen, halb in Tränen. Ein Anblick, wie ich ihn nie ähnlich erschütternd erlebt. Aber der alte Mann konnte nicht satt werden an meinem Lob. Immer wieder häufte und wendete er die Mappen, durstig jedes Wort eintrinkend. Und so war es für mich eine Erholung, als endlich die lügnerischen Mappen zur Seite geschoben wurden und er widerstrebend den Tisch freigeben musste für den Kaffee. Doch was war dies mein schuldbewusstes Aufatmen gegen die aufgeschwellte, tumultuöse Freudigkeit, gegen den Übermut des wie um 30 Jahre verjüngten Mannes. Er erzählte 1000 Anekdoten von seinen Käufen und Fischzügen, tappte jede Hilfe abweisend immer wieder auf, um noch und noch ein Blatt herauszuholen. Wie von Wein war er übermütig und trunken. Als ich aber endlich sagte, ich müsse Abschied nehmen, erschrak er geradezu, tat verdrossen wie ein eigensinniges Kind und stampfte trotzig mit dem Fuß auf, das ginge nicht an, ich hätte kaum die Hälfte gesehen, und die Frauen hatten harte Not, seinem starrsinnigen Unmut begreiflich zu machen, dass er mich nicht länger zurückhalten dürfe, weil ich meinen Zug versäume. Als er sich endlich nach verzweifeltem Widerstand gefügt hatte und es an den Abschied ging, wurde seine Stimme ganz weich. Er nahm meine beiden Hände und seine Finger strichen liebkosend mit der ganzen Ausdrucksfähigkeit eines Blinden an ihnen entlang bis zu den Gelenken, als wollten sie mehr von mir wissen und mir mehr Liebe sagen, als es Worte vermochten. Sie haben mir eine große, große Freude gemacht mit ihrem Besuch, begann er mit einer von innen her aufgewühlten Erschütterung, die ich nie vergessen werde. Das war mir eine wirkliche Wohltat, endlich einmal wieder mit einem Kenner meine geliebten Blätter durchsehen zu können. Doch sie sollen sehen, dass sie nicht vergebens zu mir, altem blinden Manne, gekommen sind. Ich verspreche Ihnen hier vor meiner Frau als Zeugen, dass ich in meine Verfügungen noch eine Klausel einsetzen will, die Ihrem altbewährten Hause die Auktion meiner Sammlung überträgt. Sie sollen die Ehre haben, diesen unbekannten Schatz. Und dabei legte er die Hand liebevoll auf die ausgeraubten Mappen, verwalten zu dürfen, bis an den Tag, da er sich in die Welt zerstreut. Versprechen Sie mir nur, einen schönen Katalog zu machen. Er soll mein Grabstein sein. Ich brauche keinen besseren. Ich sah auf Frau und Tochter. Sie hielten sich eng zusammen und manchmal lief ein Zittern hinüber von einer zur anderen, als wären sie ein einziger Körper, der da bebte in einmütiger Erschütterung. Mir selbst war es ganz feierlich zumute, da mir der rührend Ahnungslose seine unsichtbare, längst zerstobene Sammlung wie eine Kostbarkeit zur Verwaltung zuteilte. Ergriffen versprach ich ihm, was ich niemals erfüllen konnte. Wieder ging ein Leuchten in den toten Augensternen auf. Ich spürte, wie seine Sehnsucht von innen suchte, mich leibhaftig zu fühlen. Ich spürte es an der Zärtlichkeit, an dem liebenden Anpressen seiner Finger, die die meinen hielten in Dank und Gelöbnis. Die Frauen begleiteten mich zur Tür. Sie wagten nicht zu sprechen, weil seine Feinhörigkeit jedes Wort erlauscht hätte. Aber wie heiß in Tränen, wie strömend voll Dankbarkeit strahlten ihre Blicke mich an. Ganz betäubt tastete ich mich die Treppe hinunter. Eigentlich schämte ich mich. Da war ich wie der Engel des Märchens in eine arme Leutestube getreten, hatte einen Blinden sehend gemacht für eine Stunde nur dadurch, dass ich einem frommen Betrug Helferdienst bot und unverschämt log ich, der in Wahrheit doch als ein schäbiger Krämer gekommen war, um ein paar kostbare Stücke jemandem listig abzujagen. Was ich aber mitnahm, war mehr. Ich hatte wieder einmal reine Begeisterung lebendig spüren dürfen in dumpfer, freudloser Zeit. Eine Art geistig durchleuchteter, ganz auf die Kunst gewandter Ekstase, wie sie unsere Menschen längst verlernt zu haben scheinen. Und mir war, ich kann es nicht anders sagen, ehrfürchtig zumute, obgleich ich mich noch immer schämte, ohne eigentlich zu wissen, warum. Schon stand ich unten auf der Straße, da klirrte oben ein Fenster und ich hörte meinen Namen rufen. Wirklich, der alte Mann hatte es sich nicht nehmen lassen, mit seinen blinden Augen mir in der Richtung nachzusehen, in der er mich vermutete. Er beugte sich so weit vor, dass die beiden Frauen ihn vorsorglich stützen mussten, schwenkte sein Taschentuch und rief: »Reisen Sie gut!« mit der heiteren, aufgefrischten Stimme eines Knaben. Unvergesslich war mir der Anblick. Dies frohe Gesicht des weißhaarigen Greises da oben im Fenster, hochschwebend überall den mürrischen, gehetzten, geschäftigen Menschen der Straße, sanft aufgehoben aus unserer wirklichen, widerlichen Welt, von der weißen Wolke eines gütigen Wahns. Und ich musste wieder an das alte, wahre Wort denken. Ich glaube, Goethe hat es gesagt: Sammler sind glückliche Menschen.